Er trug unsere Sünden, unsere Schmerzen auch. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Am Kreuz nahm er alles für mich. Heute fließt sein Leben in mir. Ich bin geheilt im Namen Jesu. Ich bin geheilt durch das vergossene Blut. Das Kreuz sprach lauter als der Tod. Ich bin geheilt durch die Liebe des Herrn. Er trug meine Sünden am Holz, damit ich für Gott lebe durch Glauben. Durch seine Wunden empfing ich Leben. Heute wächst die Hand.